Wir beginnen mit Gloria Coates, Sinfonie Nummer 14. Erster Satz, Lamentation, Homage to Supply Belcher. Zweiter Satz, Jargon, Homage to William Billings. Dritter Satz, The Lonesome Ones, Homage to Otto Luening. Wir hören das Münchner Kammerorchester und Raymond Curves Pauken unter der Leitung von Christoph Poppen. Thank you. Das war die Sinfonie Nummer 14, Symphony in Microtones von Gloria Coates. Mit dem Münchner Kammerorchester Raymond Curves Pauken. Die Leitung hatte Christoph Poppen. Es geht weiter mit Musik von Harald Genzmer. Das Konzert für Schlagzeug und Orchester. Am Schlagzeug Peter Sadlow. Außerdem spielen die Bamberger Symphoniker. Es dirigiert Werner Andreas Albert. Thank you. Thank you. Das war das Konzert für Schlagzeug und Orchester von Harald Genzmer mit Peter Sattloh als Solisten und den Bamberger Symphonikern. Die Leitung hatte Werner Andreas Albert. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Es geht weiter mit einer Komposition von Wilfried Hiller. Pas de deux für zwei Klaviere in einer Aufnahme mit dem Klavierduo Uriartim Rongovius. Drei Sätze: Pas de deux, Canto Nocturno und Bella Striga.

Pas de deux für zwei Klaviere von Wilfried Hiller. Gespielt hat das Klavierduo Uriartim Rongovius. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 jetzt eine Dreiviertelstunde Georges Bizet. Musik von Georges Bizet allerdings in neuem Gewand. Rodion Schtedrin hat sich die Carmen vorgenommen und daraus eine Ballettmusik für Streichorchester und Schlaginstrumente in 13 Sätzen geformt. Wir hören das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Leitung hat Maris Jansons. Musik Thank you. Rodion Schedrin, Carmen Suite. Ballettmusik für Streichorchester und Schlaginstrumente in 13 Sätzen. Das war eine Aufnahme mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Maris Jansons aus dem Jahr 2017 aus der Philharmonie im Münchner Gasteig.